Hätte er nur noch ein weniges gewartet, so hätte die Zerstörungsarbeit seiner Glaubensgenossen gewisslich das Feld der Unwissenheit und Ausrottung ihm und seinesgleichen bereits derart vorbereitet und geebnet, dass nach altvertrauter Weise beiseite geschafftes Geistesgut unkontrolliert und unbehindert unter neuem, zumeist sinnvolleren und farbenfroheren Namen, denn der ursprünglichen Erzeuger, siehe Kulka gleich tschechisch Kügelchen, ihre unbeanstandete Wiederauferstehung feiern könnten. Und allen Ernstes möchten wir prophezeien, dass, wenn Zions Vernichtungswerk am deutschen Geistesleben im gleichen Tempo durch 50 Jahre ungehindert fortschreitet, unsere Kinder und Enkel in aller Seelenruhe von Trägern bedeutungsreicher, nach der Fantasie des Orients verweisender Namen mit Don Carlos oder Maria Stuart, mit Egmont oder Faust beschenkt werden könnten, ohne von einer traditionsbaren, versklavten und kulturlosen Generation hierin gestört zu werden. Zwar ist, was wir nun zu berichten haben, im Grunde auch ein gewichtiger Beitrag zu den Methoden wirtschaftlicher Vergewaltigung, wie sie von Zion mit Erfolg am deutschen Kapitale gehandhabt werden, gerade aber hier, wo Wirtschafts- und Geistesleben untrennbar miteinander verknüpft, ja ineinander verwachsen sind, ist der Einblick in die von Zion planmäßig herbeigeführten Übergänge von deutscher zu jüdischer Geistigkeit von hoher Bedeutung des Aufschlusses und der Ergründung von Zusammenhängen. Auf der noch später zu berührenden Suche nach einem Verleger für Geist und Judentum stieß der Verfasser schließlich auf den deutschnational betätigenden und über reiche Geldmittel verfügenden deutsch-böhmischen Verlag Eduard Strache in Warnsdorf, Wien. Der Lektor dieses Verlages war ein rechtschaffen deutschgesinnter, von guten geistigen Idealen erfüllter Mann, der alsbald für jenes viel umstrittene Werk sowie die anderen eingereichten Bücher des Verfassers ein lebhaftes Interesse an den Tag legte. So wurde denn diesem Verlage das besagte Buch sowie ein Novellenband zur Veröffentlichung übergeben, worauf der Verfasser nach Deutschland fuhr, um bald nach dem Umsturze die beiden Vorträge zu halten, die zum ersten Male jenes Entweder-Oder öffentlich und im laut gesprochenen Worte zum Ausdruck brachten. Wer aber glauben würde, dass Zion der Entwicklung dieser Dinge untätig zugesehen habe, der befände sich in gewaltigem Irrtum. Und während der Verfasser vertrauensselig das Werk zum Drucke beförderte, wurde von jüdischer Seite mit fieberhafter Emsigkeit daran gearbeitet, die geistige Haltung und Richtung, das Gesicht des Verlages von Grund auf zu verändern. An dem einzelnen Beispiele aber gilt es hier zu erfahren und zu begreifen, wie so etwas im Handumdrehen gemacht wird und wie wehrlos der Deutsche zumeist Zions Vergewaltigungskünsten preisgegeben ist. Und deshalb muss der Verfasser wohl oder übel den miterlebten Einzelfall beschreiben, auf dass die objektive Einsicht durch das gut erfasste repräsentative Einzelobjekt des, wie bereits erwähnt, töricht und irreführend als subjektiv bezeichneten primären Erlebnisses erschlossen werde. Wie aber wird's gemacht? Einfach genug für ein Volk, dessen Geisteskräfte, ohne von der Gestaltung verbraucht zu werden, einzig und allein von früh bis spät in den Dienst des Bewegens von Dingen und des dies vorbereitenden Bewegens der jene Dinge erzeugenden Menschen gestellt werden. Und so musste denn der Verlag Strache einen neuen Direktor bekommen und so wird denn ein Schavrussen-Mitglied mit Taufschein, schönen deutschen Namen, norddeutscher Sprechweise und Empfehlungen aller Art bis an die Zähne bewaffnet an den Verlag detachiert und der geistig nicht sehr selbstständig denkende, um solche Künste ahnungslose Verleger wird von dem neuen Manne auf das altmodisch Antiquierte seiner ganzen Richtung aufmerksam gemacht. Er wird überlegenen Lächelns darüber aufgeklärt, welche Literatur heute die einzig gangbare sei, die Verlagsobjekte von Kurt Wolf, Bruno Kassierer, Georg Müller und Insel werden als einzig zeitgemäße vorgelegt, der alte redliche Lektor mit seinen guten deutschen Zielen als Ruin des Verlages hingestellt und Hokus Pokus 1-2-3, der eben noch deutsch-arisch gerichtete Verlag hat sich stracks in eine orientalisch orientierte Zions-Filiale verwandelt. Zwar wird sehr gegen den Willen des neuen Direktors jenes fluchwürdige Werk weiter gedruckt, Zwar erscheint sein Verfasser, der nicht, wie es im gleichen Plane mit inbegriffen war, ordnungsmäßig im Irrenhause verschwinden mochte, auf der Bildfläche und überwacht einen Sommer lang die Drucklegung, doch aber versucht der famose Direktor vorerst die Auflage von 5000 Exemplaren selbstherrlich und ohne Verständigung des Verlegers auf 1000 herabzusetzen, verbreitet aber dann, da dies an des Autors Wachsamkeit zu schanden wurde, doch wenigstens auf das Nachdrücklichste die Gerüchte von des Verfassers trauriger geistiger Umnachtung. Inzwischen war natürlich der alte Lektor in Ungnaden entlassen worden und der neue begann seine zionistische Tätigkeit mit der Rücksendung sämtlicher vom entlassenen Lektor bereits angenommenen anderwärtigen Schriften des Verfassers von Geist und Judentum. In einer denkwürdigen Besprechung mit diesem Manne, der hinter einem deutsch klingenden Decknamen seinen tschechischen Familiennamen verbirgt, wurde dem Verfasser die mit vielleicht etwas zu siegessicherem Triumphe verkündete höhnische Abfertigung zuteil, dass nun natürlich die jüdische Weltherrschaft komme, was der Verfasser wohl nicht aufhalten werde. Also geschehen in einem Verlagshause, dessen Besitzer in echt österreichischer Schlamperei und, sagen wir es ruhig heraus, Charakterlosigkeit, sich vor dem Deutschgesinnten im Lande immer noch als deutscher Verleger aufzuspielen wagte. Die vollständige Umwandlung des Verlages in einen streng zionistischen war nun das Werk der nächsten Monate. Mit dem Direktor und seinem Lektor hielt die ganze ehrliche Schwindlerschaft von Neutönern aller Ab-, Aus- und Unart ihren triumphalen Einzug. Alle Verwarnungen blieben vergeblich. Der Verfasser hatte sich's nicht verdrießen lassen, in einer Unterredung vor Zeugen, in einem ausführlichen Brief, ja in einem überreichten Kollektivschreiben, in welchem Deutschgesinnte dem Verleger ihre Missbilligung über das neue Gesicht seines Verlages unverblümt zum Ausdruck brachten, das Unheil zu verhüten. Alles vergeblich. Beschmeichelt, beschwätzt und beschwindelt von Zions Abkommandierten, stand der hochmütige Mann mit der ganzen Selbstsicherheit, wie sie ein von Sachkenntnis ungetrübtes literarisches Urteil zu verleihen pflegt, zu seinen neuen Leuten, und so konnte es geschehen, dass im Laufe des nächsten Jahres eine rein jüdische Schwindelliteratur für nicht weniger als 6 Millionen Kronen gedruckt wurde. Im Verlaufe dieses großartigen Aufstieges wurde der oben erwähnte Herr Georg Kulka zur Festigung und Vertiefung zionistischer Zusammenhänge als zweiter Lektor in den Verlag geschmuckt, will natürlich berufen sagen, und erst mit der Osterwelle und ihrem erschütternden ziffermäßigen Debakel, mit der Entlarvung Herrn Kulkas als falschem Jean-Paul durch Karl Kraus in seiner Fackel, mit den geradezu verbrecherischen Anschwärzungen und Verleumdungen durch das erwähnte Lektorenpaar gegen den Nachfolger jenes erst erwähnten, wie sich der Verfasser schmeichelt, doch auch mit seiner Beihilfe hinaus komplimentierten norddeutschen Direktors, nahm die ganze zionistische Herrlichkeit ein jähes Ende.